Lichtleid kam sie auf mich zu, ich weiß es noch wie heut. Ich war so jung, hab mich geniert, doch hab es nie bereut. Sie rief mir Worte ins Gesicht, die Zunge Lust gestreut. Verstand nur ihre Sprache nicht, ich hab es nicht bereut. Wenn ich ihre Haut verließ, der Frühling blutet in. Ich kannte meinen Körper nicht, den Anblick so gescheut. Sie hat ihn mir bei Licht gezeigt. Ich hab es nie bereut. Die Lippen oft verkauft, doch weich und ewig sie berühren. Wenn ich ihren Mund verließ, dann fing ich an zu frieren. Sie rief mir Worte ins Gesicht, die Zunge Lust gestreut. Verstand nur ihre Sprache nicht, ich hab es nicht bereut. Oh no, ja, ja, oh no, je regrette, ja. Wenn ich ihre Haut verließ, führte feinen Klang, hat viel geredet.